Nancy Pickard, ein Knoten, Monolog einer Privatdetektivin, gesprochen von Ursula Werner. Ich bin keine harte Frau. Ich bin nur eine Privatdetektivin. Wenn Sie mich sehen, halten Sie mich für eine Sportlerin. Hart im Nehmen, auch noch in meinem Alter. Und ich bin 51. Wenn Sie meine Stimme und meine Aussprache hören, halten Sie mich vielleicht für derb. Aber ich habe einen College-Abschluss. Genauer gesagt zwei. Einen davon in englischer Literatur, ob Sie es glauben oder nicht. Tja, Gewichtheben baut eben keine Muskeln zwischen den Ohren auf, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich mache öfter Übungen am Computer als in der Turnhalle. Das bringt dieser Job mit sich. Er ist halbwegs anständig, dieser Job. Ich bin halbwegs anständig, will ich damit sagen. Auch wenn ich Waffen bei mir trage und sie auch verwende. Auch wenn ich 6 Monate lang in Vietnam gedient habe, eine Zeit, die selbst heute noch streng geheim bleiben soll. Auch wenn ich genug Elend gesehen und selbst an Gewalttätigkeiten Anteil gehabt habe. Ich behaupte immer noch, dass ich im Grunde meines Herzens ein anständiger und gesetzestreuer Mensch bin oder zumindest bis vor kurzem war. Jetzt weiß ich nicht mehr so genau, was ich bin. Nur eins weiß ich mit Sicherheit, dass ich sterbe. Ja, das tun wir doch alle, oder? Nein, ich meine ich. Und zwar bald. An Brustkrebs. Meine Ärzte behaupten, sie hätten alles herausgeschnitten, aber das glaube ich ihnen nicht. Ich höre es wachsen, unendlich klein und verstohlen. Es entgeht ihren Mitteln zur Aufspürung, aber nicht den meinen. Das Gute daran ist nur, ich kann gut mit Schusswaffen umgehen. Wenn die Lage schlimm wird, zu schmerzhaft, habe ich immer noch meinen Vorrat an großen und kleinen Freunden mit langen und kurzen Läufen, lauten und leisen Stimmen. Vor dem Sterben habe ich keine Angst. Ich würde dem Tod keinen Schritt ausweichen, wenn er mir auf dem Gehsteig begegnet. Sind wir uns soweit einig? Ich jedenfalls war mir über all die Dinge, die ich gerade erwähnt habe, bereits klar. Nur nicht über die Tatsache, dass ich nicht mehr so genau wusste, was ich war. Als Grace Kern, das ist nicht ihr wirklicher Name, zögernd an meine Bürotür klopfte. Ich hob den Blick von meinem Macintosh-Quadra, mit dem ich gerade versuchte, in eine Datenbank zu gelangen, in der ich eigentlich nichts verloren hatte, und sah sie. Sie war Ende 30, hatte sehr kurze blonde Haare, einen Knochenbau wie Audrey Hepburn, eine von den Frauen, die einer Frau wie mir das Gefühl geben, groß und schwer und unbeholfen zu sein, als ob wir nur aus Muskeln und Flüchen bestünden, sie hingegen aus Spitze und Düften. »Hallo«, sagte sie von der Tür aus. »Angela Fupiano?« Sofort fühlte ich mich unbehaglich, alles andere als in Topform, und bellte sie an wie ein Militärpolizist einen Gefreiten, den er außerhalb des Stützpunktes erwischt hat. »Yeah«, als hätte meine Mutter mir kein höfliches »Ja« beigebracht. »Yeah, ich bin Angie.« »Wer sind Sie?« fragte ich sie ganz ohne Umschweife. Mein Gott, manchmal kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich mir selber zuhöre. Mein Name ist Grace Kern. Kann ich mich mit Ihnen unterhalten? Haben Sie Zeit? Kein Termin. So etwas hasse ich. Für wen halten sich die Leute eigentlich? Glauben die, ich lasse alles liegen und stehen für Sie? Allerdings mache ich das tatsächlich. Denn zu meinen Schwächen gehört die Neugierde. Intellektuell würde ich das allerdings nicht nennen, aber ich will Bescheid wissen. Sogar wenn ich sauer bin auf jemanden, wer er ist, was er will. Menschen im Allgemeinen begannen mich zu langweilen mit ihren immer gleichen Geschichten von wegen Untreue und Betrug und Täuschung und Gier. Was sollte das alles? Meinten die etwa, dass sie etwas Besonderes waren? Es fing alles irgendwie an, banal und schmutzig zu klingen. Meine eigenen Klienten begannen mich zu langweilen. Ein schlechtes Zeichen für eine berufstätige Frau. Was würde ich machen, wenn ich keine Verbrechen mehr aufklären konnte? Verbrechen, dass ich nicht lache. Fehltritte des Egos, das träfe die Sache eher. Ja, bei solchen Fehltritten des Egos ermittle ich. Wer mit wem ins Bett hüpft, wer die Bücher frisiert, wer die Büroklammern mitgehen lässt, wen zum Teufel interessiert das schon? Jedenfalls nicht mich. Oh Mann, ich klinge ganz schön zornig, was? Das merke sogar ich. Wenigstens fragte mich diese Frau, ob ich Zeit für sie hätte. Also deutete ich auf einen Stuhl und sie sah mich von der anderen Seite des Schreibtischs aus mit den liebenswürdigsten Lächeln an, das ich je in eines Menschen blauen Augen gesehen hatte. Irgendwie bescheiden, jedenfalls nicht angeberisch, sagte sie. Das, was ich zu erzählen habe, ist vielleicht ungewöhnlich. Ach, ja gut, dachte ich. Erzähl mir was Neues. Oder noch besser, verrat mir ein Heilmittel gegen Krebs. Ich möchte Sie anheuern, sagte sie ohne Umschweife und mit sanfter Stimme, damit Sie 3 Morde verhindern. Ich höre, sagte ich in ironischem Tonfall. Ich nehme unser Gespräch auf. Gut. Ihre Stimme klang angenehm, wie eine wohltönende Brise über meinen Schreibtisch. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mir etwas so Ungewöhnliches erzählen konnte, denn ihre ersten Worte klangen in meinen Ohren ziemlich gewöhnlich. Vor 5 Jahren, kurz vor Weihnachten, wurde ich auf dem Parkplatz der Abilene South Mall mit vorgehaltener Pistole überfallen. Sie war erstaunlich direkt für einen so sanften Menschen. Ich lehnte mich zurück und hörte zu. Es war ein einzelner Mann mit einer Waffe. Er hat mich in den Wagen geschoben und mich gezwungen, ihn aus der Stadt an ein Flussufer zu fahren. Dort hat er mich vergewaltigt und auf mich geschossen und mich in dem Glauben liegen lassen, dass ich tot bin. Jesus, dachte ich und war erstaunt, als mir die Tränen in die Augen traten. Ich räusperte mich. Tja, dann waren sie wohl nicht tot. Doch. Sie lächelte ein wundervolles, ruhiges, sanftes und gelassenes Lächeln, um das ich sie sofort beneidete. Ich war tot. Genauer ausgedrückt war ich noch am Leben, als er mich liegen ließ. Aber ich war am Verbluten, hatte einen Schock erlitten und begann an Unterkühlung zu leiden, denn es war Winter und ich lag im Schnee. Du lieber Gott, dachte ich. Ich konnte diese Story nicht leiden und ich wollte nichts mehr davon hören, aber zumindest hatte sie ein Happy End, oder? Ich meine, schließlich saß die Frau vor mir und erzählte ihre schreckliche Geschichte, oder? Vergewaltigt, Schusswunden, im Schnee. Ich starrte diese sanfte und zierliche Frau auf der anderen Seite des Schreibtisches an und gab mir Mühe, mir das alles nicht zu bildlich vorzustellen. Heilige Mutter Gottes. Und dabei bin ich nicht mal katholisch. Ich war noch am Leben, als der Krankenwagen kam, erzählte mir Grace Cam. Und mein Magen verkrampfte sich, als sie weitersprach, weil ein Autofahrer mit Mobiltelefon mich ziemlich schnell fand. Aber ich bin auf dem Weg zurück in die Stadt in dem Krankenwagen gestorben. Ich war 10 Minuten lang tot. Kein Herzschlag, keine Hirntätigkeit, keine Atmung. Man hat mir gesagt, ich sei klinisch absolut tot gewesen. Yeah! War das eine dieser Grenzerfahrungen zwischen Leben und Tod? Ich richtete mich auf, aus naheliegenden Gründen plötzlich interessiert. Es ist immer gut, sich mit einem Touristen zu unterhalten, der schon mal an dem Ort gewesen ist, den man selbst bald besuchen wird. Der kann einem dann Tipps geben über das Wetter und die richtige Kleidung. Ich hatte damals in Vietnam schon viele solche Geschichten gehört, aber das war lange her und heutzutage habe ich ein größeres persönliches Interesse an Informationen zu diesem Thema. Während sie mir die vertraute Geschichte von dem Tunnel, dem Licht und der Liebe am Ende erzählte, strahlte ihr Gesicht wie das aller vor ihr vor Glück. Fast hätte sie mich dazu gebracht, mir auch ein wenig von diesem Strahlen zu wünschen, aber nicht ganz. Doch ich wartete immer noch auf das Ungewöhnliche. Während ich tot war, sagte Grace Kern, wie nicht anders zu erwarten, fühlte ich mich auf eine Art und Weise geliebt, die ich jemandem, der das nicht erlebt hat, nicht angemessen beschreiben kann. Und durch diese Liebe habe ich ein paar Dinge gelernt. Ich konnte mir nicht helfen, ich musste einfach fragen, und was wäre das? Sie lächelte, grinste fast, weil sie mich dazu gebracht hatte, meine Neugierde zu zeigen. Bevor sie eine Antwort geben konnte, wurde mir klar, dass wir den Teil mit den Fantasien beenden und uns auf die eigentliche Jagd konzentrieren mussten. »Und wen soll ich vor einem Mord beschützen?«, fragte ich sie. Doch sie erzählte die Geschichte in ihrem Rhythmus, nicht dem meinen. Der Mann, der mich damals angegriffen hat, wurde gefasst, vor Gericht gestellt, wegen bewaffneten Überfalls, verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Nur wegen bewaffneten Überfalls? Haben die Anwälte das ausgehandelt? Ja, er hat 4 Jahre seine Strafe abgesessen. 4? Heißt das, dass er jetzt wieder auf freiem Fuß ist? Ja, antwortete sie mit sanfter Stimme, er ist wieder frei. Bei dem Gedanken an die möglichen Folgen für sie bekam ich eine Gänsehaut. In diesem Augenblick hatte ich das merkwürdige, fast körperliche Gefühl, die Zeit verdichte sich. Sie schien Schatten über mein Büro zu werfen, als gehe der Tag zu schnell zu Ende. Und plötzlich empfand ich so etwas wie unerklärliche Dringlichkeit, die ich zu unterdrücken versuchte, weil sie einer Panik ähnelte. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal Panik empfunden hatte. »Und Sie haben Angst?«, fragte ich sie. »Oder redete ich mit mir selber?« Sie schaute zum Fenster hinaus, lächelte ein wenig vor sich hin, bevor sie mich wieder ansah. »Ich sage Ihnen die Wahrheit. Die Antwort auf Ihre Frage lautet Ja und Nein. Ich persönlich habe keine Angst. Schon gar nicht vor dem Sterben.« Nicht mehr. Aber ich habe Angst wegen anderen Leuten. Und wer wäre das? Mein Mann. Als ich ihren Blick sah, spürte ich Neid in mir aufkommen auf den Menschen, der das Objekt solcher Zuneigung war. Rick ist fest davon überzeugt, dass ich wirklich gestorben bin. In Ricks Augen ist der Mann, der mich getötet hat, ein Mörder. Nicht nur jemand, der versucht hat, mich umzubringen, sondern ein Mörder, der wegen vorsätzlichen Mordes verurteilt werden sollte. »Aber Sie sind am Leben«, sagte ich. »Aber ich war tot«, erwiderte sie mit fester Stimme. »Er hat mich umgebracht.« Ich stieß einen Pfiff aus. »Erklären Sie das mal einem Richter.« »Das haben wir. Nicht nur dem Richter, sondern auch der Polizei, den Staatsanwälten, den Geschworenen und allen, die uns zuhören wollten. Aber sie haben uns ausgelacht. Nicht offen natürlich. So herzlos waren sie nicht. Aber sie haben uns nicht ernst genommen, weil... Na, das haben sie ja selbst gesagt.« Grace Kern berührte ihre Bluse knapp über ihrem Herzen. »Ich bin am Leben.« Dann fügte sie hinzu: »Rick sagt, er wird den Mann umbringen, der mich ermordet hat. Der sie ermordet hat. Ich war tot. Und sie wollen, dass ich Rick davon abhalte?« »Ja.« »Sie wollen, dass ich den Mann beschütze, der sie überfallen hat?« Ich hörte, wie meine Stimme lauter wurde, weil ich das, was sie gesagt hatte, weder glauben noch billigen konnte. Und dennoch begriff ich die Logik ihrer Bitte. Sie wollte nicht, dass ihr Mann einen Mord beging, einen echten Mord, und dafür ins Gefängnis wanderte. Und das würde er, denn, das können Sie mir glauben, das Gesetz ist ein Arsch, genau wie viele der Männer und Frauen, die es durchsetzen, Es wäre nebensächlich, dass er ein Monster umgebracht hätte oder dass er aus verständlichem Zorn dem Mann und dem System gegenüber agierte. Er würde dennoch genau die Strafe bekommen, die der wirkliche Verbrecher nicht bekommen hat. Grace Kern hatte recht mit ihrer Angst um ihren Mann. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass er möglicherweise selbst von dem Verbrecher umgebracht werden könnte. Und was würde dann aus ihr? Ganz allein auf der Welt, mit diesem Monster. Sie war mir gedanklich weit voraus. Ja, bestätigte sie. Ich möchte, dass Sie diesen Mann beschützen und ich möchte auch, dass Sie Rick beschützen, damit ihm nichts passiert. Und wer ist der Dritte? Fragte ich. Sie hatte gesagt, sie wolle 3 Morde verhindern. Nun, ich. Wieder lächelte sie sanft. Der Mann, der mich umgebracht hat, sein Name ist Jerry Heckler, hat Freunde, die mir Drohbriefe geschickt und mich angerufen haben, und jedes Mal hieß es, Heckler würde mich schon kriegen, wenn er erst aus dem Gefängnis wäre. Sie errötete bei dem Ausdruck »schon kriegen«, als sei es ihr peinlich, ein solches Klischee auszusprechen. Aber damit war ihre Unsicherheit auch schon wieder vorbei. Die Tatsache, dass dieses Schwein Jerry Heckler, dieses ebenfalls nicht sein richtiger Name, wieder auf freiem Fuß war, schien ihren Seelenfrieden nicht zu stören. Ich hingegen bekam immer mehr Angst um sie und wurde auch ziemlich zornig. Ich konnte ihrem Mann die Rachegelüste nicht verdenken. Wie ich immer sage, wo ist die verdammte Todesstrafe, wenn man sie wirklich braucht? Okay, sagte ich. Sie wollen also, dass ich Jerry Heckler beschütze, damit ihr Mann keinen Blödsinn anstellt und deswegen verhaftet wird. Und Sie wollen, dass ich Rick beschütze, damit Heckler ihn nicht bei seinem Mordversuch umbringt. Und Sie wollen, dass ich Sie beschütze, damit Heckler Sie nicht töten kann. Nicht noch einmal. Nein, berichtigte sie mich mit sanfter Stimme. Ich möchte, dass Sie uns alle beschützen, weil Morde falsch sind. Egal aus welchem Grund, ein Mord ist ein Fehler. Jener merkwürdig gelassene Ausdruck, der, um den ich sie beneidete, breitete sich wieder auf ihrem Gesicht aus. Das habe ich inzwischen gelernt. Nur ein Fehler? Ein Irrtum. Fehler lassen sich berichtigen, sage ich. Aber wenn ich jemanden töte, kommt er nie mehr zurück. Sie lächelte mich an. Ich bin wieder zurückgekommen. Ich übernahm den Fall. Nicht aus den Gründen, die sie mir genannt hatte, denn die glaubte ich ihr nicht. Ich steckte ihre Vorauszahlung aus meinen Gründen ein. Dieses Schwein Heckler würde diese liebenswürdige Frau und auch keine andere nicht mehr verletzen, wenn ich es verhindern konnte. Und er würde auch ihren Mann nicht dazu treiben, einen dummen, möglicherweise fatalen Fehler zu begehen. Erklären Sie sich bereit, das zu tun, was ich Ihnen sage? Fragte ich sie. Und als sie bejahte, bat ich sie, mir ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken darüber zu geben, was ich ihr sagen würde. Ich empfand den Fall als sehr dringlich und schickte Grace Kane sofort zu meiner Mutter, die außerhalb der Stadt an einem Ort lebte, an dem Heckler sie, meiner Meinung nach, nie vermuten würde. Ich ließ sie nicht einmal mehr nach Hause fahren, um ihre Sachen zusammenzupacken. Ich erklärte ihr, sie dürfe nicht einmal zu Hause anrufen, ohne mich vorher gefragt zu haben. Ich würde ihren Mann informieren und mich mit ihm auseinandersetzen. Schließlich bezahlte sie mich dafür. Vielleicht denken Sie jetzt, es war dumm, meine eigene Mutter in Gefahr zu bringen. Aber da kennen Sie meine Mom schlecht. Immerhin war Ihre einzige Tochter beim Militär und wurde später Privatdetektivin. Sie haben es also mit einer Mutter zu tun, die ziemlich wahrscheinlich auf sich selbst aufpassen kann. Wer hat mir Ihrer Meinung nach das Schießen beigebracht? Nicht Dad, denn der wäre ihr erstes Opfer gewesen, wenn er jemals in das Elendsviertel zurückgekehrt wäre, in dem er uns zurückgelassen hatte. Den Polizisten hätte sie dann erzählt, sie habe ihn für einen Spanner gehalten und ich hätte ihr den Rücken gedeckt, auch wenn ich mich insgeheim gefragt hätte, ob diese Frau eine Frau zum Heiraten ist. Meine Mutter macht mich irgendwie fertig. Ich finde sie toll, aber mir ist auch klar, wie Dad sie gesehen haben muss. Nachdem ich für Grace Sicherheit gesorgt hatte, musste ich 3 weitere Punkte auf meiner Liste abhaken. Unterschiedlich herzliche Besuche bei Rick Kiln, Lieutenant Janet Randolph und Mr. Jerry Heckler. Ich fing mit dem angenehmsten Besuch an, dem bei der Polizistin. »Wenn du diesen Heckler beschreiben solltest, Janet«, sagte ich zu ihr in ihrem Büro, »würdest du ihn dann eher mit klarem Quellwasser oder mit einer Jauchegrube vergleichen?« »Am besten, du machst Mund und Nase zu.« »So schlimm?« »Bei dem kannst du gar nicht vorsichtig genug sein, Angie.« Die Beamtin, von der Natur ohnehin nicht mit größter Schönheit gesegnet, hob eine Augenbraue und das ließ sie wie ein Rottweiler mit fragendem Blick aussehen. Sie hatte schwarzes Haar, braune Augen, einen herausfordernden Gesichtsausdruck und eine ziemlich aggressive Art. »Und was hast du vor?« »Ich werde ihn mir anschauen.« »Das ist alles?« Ich grinste sie an. »Schließlich muss jemand in der Lage sein, seine Leiche zu identifizieren.« Sie lächelte grimmig zurück. »Wir hatten alle gehofft, dass irgendein Mitgefangener ihn umbringt.« »Oh, dafür ist es noch nicht zu spät. Die Welt steckt voll von Ex-Gefangenen.« »Was du nicht sagst!« »Kann ich ein Bild von ihm sehen?« »Das brauchst du gar nicht. Den erkennt man sofort. Er hat karottenrote Haare.« Ich musste lachen. »Du machst Scherze.« »Nein. Also wenn ich karottenrote Haare hätte, würde ich keine Verbrechen begehen. Aber Verbrecher sind ziemlich dumm.« »Er ist schon nach 4 Jahren wieder auf freiem Fuß. Wer ist also dumm? Er oder wir?« Sie gab mir die Adresse der offenen Anstalt, in der er jetzt wohnte. Am liebsten hätte ich sie gelobt. Auch Janet war in Vietnam gewesen, aber obwohl wir hin und wieder Kaffee miteinander tranken, wusste sie nicht, dass ich ebenfalls dort gewesen war. Und sie hatte keinerlei Möglichkeit, das irgendwo nachzuprüfen, weil darüber keine Akten existierten. Und es lebte fast niemand mehr, der Bescheid wusste. Es ist gar nicht so schwer, so zu tun, als wüsste man von nichts. Die Leute rechnen nicht mit weiblichen Vietnam-Veteranen, nicht einmal andere Frauen. Wenn Janet oder irgendein anderer Vietnam-Veteran beginnt, Kriegsgeschichten zu erzählen oder sich an Traumata zu erinnern, bekomme ich pflichtschuldigst große Augen, sehe gebührend beeindruckt aus und spreche mein Mitgefühl aus. Sie weiß auch nichts von dem Brustkrebs. Ich bin ganz gut im Versteckspielen. Also fuhr ich nach Hause und legte mir eine weitere Tarnung zu. Ich setzte meine schwarze Perücke auf, die lang genug ist, um sie hinten zu einem Pferdeschwanz zusammenzubinden und Fransen hat, die mir bis zu den Wimpern reichen. Dann steckte ich die falschen Zähne in den Mund, mit denen ich aussehe, als hätte ich einen Überbiss. Dazu kamen noch meine grünen Kontaktlinsen und meine Brille mit dem Kassengestell. Schließlich holte ich aus den Sachen, die ich bereits in die Kleidersammlung gesteckt hatte, eine verdreckte weiße Kellnerinnenuniform und schmutzige weiße Kellnerinnenschuhe. Und dann kam der Trick, der alle anderen Tarnungsmanöver im Regelfalle unnötig macht. Ich vergrößerte meinen Brustumfang so sehr, dass mir jeder Mann zuerst auf den Busen schaute, bevor er mein Gesicht ansah. Abschließend legte ich Make-up auf, das ich sonst nie trage, zog Hängeohrringe an, für die das Gleiche galt, und entschuldigte mich insgeheim bei all den richtigen, hart schuftenden Kellnerinnen der Welt. Das Gute an Körbchengröße DD ist, dass man sich eine Pistole in den Büstenhalter stecken kann. Und niemand merkt etwas, es sei denn, er versucht, einen in den Arm zu nehmen. Wenn Sie jemals eine großbusige Kellnerin dabei ertappen, wie sie sich in den Ausschnitt fasst, um ihren Büstenhalter zurechtzuziehen, ducken Sie sich. Solchermaßen getarnt machte ich mich auf die Suche nach Jerry Heckler. Glauben Sie ja nicht, dass ich diesen Besuch auf die leichte Schulter nahm. Ein Schriftsteller namens Andrew Wax hat einmal eine Kurzgeschichte geschrieben, die ich nie vergessen werde, weil er damit so recht hatte. In dieser Geschichte, die den Titel »Weiße Krokodile« trägt, vergleicht Wax bestimmte Arten von Menschen mit Krokodilen. Er sagt, Babykrokodile würden von ihren Müttern verstoßen, also müssten sie sich allein durchschlagen. Wenn sie das Erwachsenenalter erlebten, seien sie den Rest ihres Daseins damit beschäftigt, es anderen heimzuzahlen. Wahrscheinlich, so dachte ich, gehörte Jerry Heckler zu den Krokodilen dieser Welt. Doch egal, wie sehr ich ihn theoretisch wegen seiner schlimmen Kindheit bemitleidete, jetzt war er ein erwachsener Mann, der andere Menschen brutal misshandelte, wenn er die Gelegenheit dazu bekam. Das hatte er bei Grace Kern bewiesen. Ich lasse mich auf keine Spielchen ein mit dem Jerry Hecklers dieser Welt. Mit ihnen kann man nicht vernünftig reden. Sie haben kein Mitleid und kein Gewissen. Sie gehören zu den gefährlichsten Menschen. Und sie haben, hier zitiere ich noch einmal Wex, keine natürlichen Feinde. Wenn ich gezwungen bin, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, tue ich das Einzige, was man in so einem Fall tun kann, was schon meine Mutter und dann später Vietnam mich gelehrt haben, ich schlage zuerst zu. Ich entdeckte ihn schon nach halbstündigem Warten an einer Bushaltestelle gegenüber der offenen Anstalt. Es war Abendessenszeit. Der Karottenkopf kam aus der offenen Anstalt und ging zwei Türen weiter in einen Lebensmittelladen mit Imbiss. Während er etwas aß, ging ich zu der Telefonzelle auf der anderen Straßenseite und rief Grace Kerns Mann Rick an. Es bestand keine Notwendigkeit, mich persönlich mit ihm zu treffen, denn im Wesentlichen hatte ich nur eine Botschaft für ihn. Tu's nicht, sonst erwischt's dich. Wenn ich dem Zeitplan glauben konnte, den Grace mir gegeben hatte, war ihr Mann jetzt von der Arbeit daheim und begann sich wahrscheinlich Gedanken darüber zu machen, wo seine Frau steckte. Rick? Mein Name ist Angela Fupiano. Ich bin Privatdetektivin. Ihre Frau hat mich heute angeheuert. Sie will, dass ich sie daran hindere, Jerry Heckler umzubringen. Ich hatte keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Vielleicht aß Heckler ziemlich schnell. Kern klang unzusammenhängend, entrüstet und ängstlich. Aber ich hörte auch, dass er seine Frau wirklich liebte, weil er seine Frustration verbal an mir ausließ, nicht an ihr. Schließlich fiel ich Kern ins Wort und sagte ihm, ich erkläre Ihnen jetzt, wie ich Sie daran hindern werde, sich selbst ein Grab zu schaufeln oder sich ins Gefängnis zu bringen. Rick, ich bin heute bei Lieutenant Janet Randolph gewesen und habe ihr erzählt, dass Sie Heckler umbringen wollen. Totenstille am anderen Ende der Leitung. Die einfachste Methode ist meistens die beste. Jetzt konnte er nichts mehr unternehmen, ohne sich selbst und damit auch seine Frau in die Scheiße zu reiten. Und wenn er sie liebte, davon war nicht nur sie überzeugt, sondern auch ich, würde er das nicht tun. Es war die eine Sache, in den eigenen vier Wänden Schimpftiraden loszulassen, aber etwas ganz anderes, wenn die Polizei von diesen Schimpftiraden erfuhr. Ob Grace das nun wusste oder nicht, deshalb war sie zu mir gekommen. Sie konnte ihren Mann nicht an die Polizei verraten, damit diese ihn schützte, aber ich konnte es. Er verdient den Tod, sagte Rick mit wütender, hilfloser und auch trauriger Stimme. Da haben Sie recht, pflichtete ich ihm bei. Aber Sie verdienen ihn nicht. Und Grace verdient es nicht, allein dazustehen, wenn Heckler Sie zuerst erwischt oder Sie ins Gefängnis wandern. Aber ich kann doch nicht festgenommen werden, weil ich ihn umbringen will, oder? Nein, dagegen gibt's noch kein Gesetz, Rick. Aber so kann er Grace wieder wehtun. Nun, es ist mein Job, das zu verhindern. Rick klang nicht sonderlich überzeugt davon, dass ich das schaffen würde. Aber wieso sollte er auch? Er kannte mich ja nicht. Ich konnte seine Reaktion verstehen. Als er mich fragte, wo Grace sei, erklärte ich ihm, das könne ich ihm erst sagen, wenn ich sicher wäre, dass Jerry Heckler ihr nichts mehr tun könne, egal wo sie sei. Kern gefiel die Geheimnistuerei überhaupt nicht. Er verdächtigte mich wohl insgeheim, Grace entführt zu haben. Aber er verstand meine Argumentation. Wenn er nicht wusste, wo seine Frau sich aufhielt, konnte er weder durch Zufall noch unter Zwang etwas an Heckler ausplaudern. Über Hecklers Freunde, die Grace und Rick mit der Botschaft terrorisiert hatten, Heckler würde sie schon kriegen, sobald er aus dem Knast wäre, machte ich mir keine Gedanken. Wenn sie vorgehabt hätten, ihr Versprechen wahrzumachen, hätten sie das schon getan. Nein, ich hatte eher den Eindruck, dass Heckler dieses Vergnügen keinem anderen überlassen wollte. Ich versprach Rick, als Vermittlerin zwischen Grace und ihm zu fungieren. Und dann legte ich hastig auf, als ich sah, dass Jerry Heckler in seinen Hosentaschen nach Geld suchte, um sein Essen zu bezahlen. Ach, Sir! Als Heckler auf die Straße trat, als er sich zu mir umwandte, sah ich, dass er ein fleischiger, rothaariger Mann war, Mitte 30 mit argwöhnischem Gesicht, pickliger Haut und schweren Augenlidern wie ein Krokodil. Ich ging auf ihn zu, eine Herrenbrieftasche in der ausgestreckten Hand. Haben Sie die liegen lassen? Die gehört mir nicht. Jetzt war ich nah genug dran. Schlag als Erster zu, aber nur, wenn du deinen Feind kennst. Grace, sagte ich leise, aber klar und deutlich. Er sah verblüfft aus. Doch dann begannen seine Mundwinkel zu zucken, als amüsiere er sich. Wenn ihr oder ihrem Mann oder irgendjemandem sonst, den sie kennt, etwas passiert, spüre ich sie auf und bringe sie um. Er lachte über mein Aussehen und über meine Drohung. Tatsächlich? Und was ist, wenn was passiert und das ist nicht meine Schuld? Er machte sich einen Spaß aus der Sache. Wenn ich Sie wäre, würde ich davon ausgehen, dass alles Ihre Schuld ist, Heckler. Er sagte mir, was ich seiner Ansicht nach machen konnte, den Blick starr auf meinen Busen gerichtet und machte sich dann ohne sonderliche Eile aus dem Staub. Doch jetzt wusste ich mehr über ihn. Er war arrogant, unaufmerksam, und leichtsinnig. Ein Mann, der nie lernen wird, dass man ihn erwischen kann. Was bedeutet, dass er nicht nur seine Strafe absitzt, sondern auch weitere Verbrechen begeht. Das, was ich zu ihm gesagt hatte, war keine Warnung. Leute wie er nehmen sich Warnungen nicht zu Herzen, weil ihnen Selbstbeherrschung fremd ist. Nein, was ich hier machte, hatte mit eindeutiger Identifikation und Spionage hinter den feindlichen Linien zu tun und diente dazu, mir selbst eine Rückendeckung zu verschaffen. Ich persönlich bin sehr beherrscht. Ich bin ziemlich vorsichtig oder bin es jedenfalls bis jetzt immer gewesen. Aber der Krebs hat etwas in meinem Inneren losgetreten. Während der U-Bahn-Fahrt nach Hause dachte ich über meine Alternativen und die daraus folgenden Konsequenzen nach. Das Militär hatte sich seinerzeit meine ausgeprägteste Fähigkeit zunutze gemacht, nämlich die, zahlreiche Möglichkeiten zu überblicken und in kürzester Zeit ihre Konsequenzen durchzugehen. Das war einer der seltenen Fälle, in denen Fähigkeit und Aufgabe im Militär tatsächlich zusammenpassten. Zu Hause verbrachte ich lediglich 10 Minuten damit, mir meinen Plan zurechtzulegen. Zuerst rief ich Lieutenant Randolph an. Ich habe mit dem Ehemann gesprochen, Janet. Wie wär's, wenn ich ihn zu dir ins Büro schicke? Gute Idee. Wann? Mach einen Vorschlag. Morgen früh, 9:45? Wunderbar. Als nächstes rief ich Grace Mann an und erläuterte ihm das Arrangement. Aber da muss ich arbeiten. Erzählen Sie Ihrem Chef irgendwas, Rick. Sie müssen den Termin wahrnehmen. Sie müssen die Beamtin davon überzeugen, dass Sie Heckler kein einziges seiner roten Haare krümmen werden. Er verfluchte mich, erklärte sich aber bereit, meiner Anweisung Folge zu leisten. Natürlich hätte ich Janet bitten können, den Termin selbst zu vereinbaren. Aber ich musste seine Zustimmung persönlich hören, sicher sein, dass er den Termin wahrnehmen würde. Erbarmungslos sagte ich ihm, Rick, ich möchte Ihrer Frau sagen können, dass Lieutenant Randolph Sie tatsächlich morgen früh um 21:45 gesehen hat. Das überzeugte ihn. Na schön, brüllte er mich an. Zu allerletzt rief ich Mom an. Sie sagte, alles sei in Ordnung und Grace ist eine nette Frau. Genau. Nimmst du sie morgen früh zum Einkaufen mit, Mom? Zum Einkaufen? Sie schwieg eine Weile. Soll ich das? Es gibt einen großen Sonderverkauf um 21:45. Ich an deiner Stelle würde schon ein bisschen früher hingehen und mir danach auch noch ein bisschen Zeit lassen, sie ein paar Leuten vorstellen, damit sie sieht, in was für einem freundlichen Städtchen du wohnst. Sie wird gar nicht mehr weg wollen, wenn ich ihr alles gezeigt habe. Prima! Und du pass auf dich auf, Tochter. Ja, Ma'am. Meine Mutter wusste nicht, was ich vorhatte. Das sagte ich ihr nur noch selten, aber sie begriff schnell. Und dazu braucht man keine Fakten. Früher hat sie mir immer eine Geschichte erzählt, immer wieder. Ihre Lieblingsgeschichte aus der Sagenwelt. Wenn andere Mädchen sich Schneewittchen anhörten, erfuhr ich etwas über Daphne und Apollo. Apollo ist ein Gott, Daphne eine Waldnymphe. Und er begehrt sie, aber sie läuft weg. Er folgt ihr und als er sie schon fast eingeholt hat, fleht sie ihren Vater, einen Flussgott, um Hilfe an. Ihr Daddy meint, er tue ihr einen Gefallen und rettet sie, indem er sie in einen Baum verwandelt. Herzlichen Dank, Dad. Den guten Apollo hättest du nicht zufällig in einen Baum verwandeln und deine Tochter weglaufen lassen können, oder? Meine Mutter hat immer gesagt, die Moral der Geschichte sehe folgendermaßen aus, vertrau keinem Vater. Und bitte nie einen Vater um Hilfe, denn er sorgt dafür, dass du nicht mehr weiterkommst und schützt so seinen eigenen wertvollen Status. Soll heißen, wenn du Hilfe brauchst, wende dich an Mom. Besonders glücklich war ich nicht über meinen Plan. Es war alles komplizierter, als es mir lieb war. Aber ich musste für eine ganze Menge Alibis sorgen, darunter auch mein eigenes. Außerdem musste ich schnell arbeiten, weil ich Grace nicht ewig von der Stadt fernhalten konnte. Ich wollte Heckler aus der ganzen Geschichte heraushaben. Ja, so einfach war das. Schlag immer als Erster zu. Ich wollte ihm eine Falle stellen und ihn aus der Gleichung herausnehmen. Und zwar auf eine Weise, die keinerlei Verdacht auf Grace, Rick oder mich fallen ließe. Damit überschritt ich eine Grenze. Eine Grenze, die ich seit Vietnam nicht mehr überschritten hatte. Der Rest des Plans war einfach, machte mir sogar Spaß. Ich musste ein paar Stunden lang vor der offenen Anstalt herumschnüffeln, um einen geeigneten Hinterhalt zu finden, noch ein paar Stunden Kostümwechsel proben und mich in Zweihändigkeit üben. Als ich einschlief, dachte ich an Vietnam. Ein kleiner Fehler und schon bekommt man schlechte Träume. Fast jeder weiß heutzutage, dass es damals Erschießungskommandos gab. Aber kaum jemand ahnt, und niemand würde es glauben, selbst wenn er Fotos dazu sehen bekäme, die ich liefern könnte, dass daran auch Frauen beteiligt waren. Lassen Sie es mich so ausdrücken, nicht jede Friedenskämpferin, die nach Hanoi fuhr, war eine Pazifistin. Nicht jedes Mädel mit einem Kreuz auf der Uniform war eine Krankenschwester. und nicht jede Frau mit einem Stift in der Hand war eine Journalistin. Allerdings müssen Sie verstehen, das alles passierte, bevor mir klar wurde, ein männlicher Veteran hat es mir mit verbitterter Stimme klar gemacht, dass alle Soldaten, insbesondere die frisch eingezogenen, Gefangene ihrer Regierung sind. Das glauben Sie mir nicht? Dann nennen Sie mir einen anderen Job, bei dem Sie fürs Aufgeben erschossen werden können. Doch ich träumte nicht von Vietnam. Ich träumte von meiner Mutter. Sie kam lächelnd und mit entschlossenem Gesicht auf mich zu, eine Flasche Shampoo mit Mandel-Erdbeergeruch in der Hand. Sie wollte mir die Haare waschen. Aber ich wollte nicht, dass sie mir das Zeug in die Haare rieb oder meinen Kopf anfasste. Ich wachte schreiend auf. Dann lag ich da und grübelte nach, was für eine dramatische Reaktion auf einen solchen belanglosen Traum. Mein Herz klopfte vor Angst und mein Oberkörper war schweißgebadet. Ich legte die Hände über die Brust, gleich über die Stelle, an der ich auf den Röntgenaufnahmen den Schatten gesehen hatte. Und ich dachte, merkwürdig. Danach schlief ich wie ein Baby. Ein Baby mit Krebs. Als ich aufwachte, merkte ich, dass Morden sich nicht wesentlich von Schreibmaschine schreiben unterscheidet. Beides verlernt man nie. Seit mir klar geworden war, wie ich in dem Fall Jerry Heckler vorgehen würde, hatte ich an ihn gedacht. Jedoch auch an einen Kinderschänder, der, so hatte ich gelesen, wegen eines Formfehlers entlassen worden war, und an einen Terroristen, dem es irgendwie gelungen ist, sich in ein Gefängnis mit besonders laschen Sicherheitsvorkehrungen zu mogeln. Ich habe noch ein paar Schulden zu begleichen mit Vietnam. Vielleicht konnte ich die eine nach der anderen begleichen, angefangen bei Heckler. Und ich konnte meine Geschichten aufschreiben, wie diese hier, und anonym veröffentlichen, um ein paar von den Schurken abzuschrecken. Dann würden sie voller Angst über die Schulter schauen und sich fragen, ob sie als Nächste dran wären. Ich wurde ganz aufgeregt, wenn ich an den Plan dachte. Wie Mom immer sagte, Angie, versuch was zu verbessern in der Welt. Ja, Mom. Fast hätte ich lachen müssen, als ich mich beim Anziehen in eine unauffällige kleine Frau verwandelte. Meine Ausrüstung, das Gewehr eines Scharfschützen, ein Zielfernrohr, ein Schalldämpfer, Munition, Stativ und Handy, ließ sich schnell auseinanderbauen und passte genau in eine ganz normale Brusttasche, die ich innen verstärkt hatte. Über meine erste Tarnschicht zog ich dünne Plastikhandschuhe, einen Arbeitsanzug, eine gefütterte Jacke mit Kapuze, eine Baseballmütze mit großem Schild und Männerarbeitsschuhe an. Einen Werkzeugkasten hatte ich bereits nach meiner Generalprobe vom Vorabend in meinem Wagen verstaut. Wie es in dem alten Lied heißt, geh wie ein Mann. Ich würde als Handwerker mit Werkzeugkasten auf das Dach eines Gebäudes gegenüber der offenen Anstalt klettern und als kleine unauffällige Frau mit Basttasche wieder herunterkommen, so unauffällig, dass mich niemand wahrnehmen würde. Es war ein toller Tag, kalt, sonnig, wolkenlos. Und es war 9:45. Um 9:50 rief ich vom Dach aus mit dem Handy die offene Anstalt an und erklärte dem Mann, der annahm, ich sei von der Gasgesellschaft, eine Gasleitung im Viertel sei geplatzt. Evakuieren Sie das Haus, alle müssen raus. In Ordnung, antwortete er. Manche Leute sind einfach unheimlich leichtgläubig. Dann rief ich Janet an und fragte sie, ob Rick Kern schon da sei. Der sitzt hier bei mir, antwortete sie. In dem Augenblick kam Jerry Heckler aus der offenen Anstalt. Er war ein kräftig gebauter Mann mit breiter Brust, die sich gut als Zielscheibe eignete. Und ich hatte genug Munition für einen Grizzly dabei. Ich konnte keinen Schalldämpfer verwenden, weil der die Durchschlagskraft vermindert hätte. Erzähl mir, was du ihm sagst, erklärte ich Janet. Als sie zu sprechen begann, legte ich einen Finger meiner linken Hand auf den Stummknopf meines Handy und den rechten Zeigefinger auf den Abzug des Gewehrs. Ja, ich war wirklich mit beiden Händen gleich gut. Und genau da, im ungünstigsten Augenblick, meldete sich meine Erinnerung wieder zu Wort. Keine Erinnerung aus Vietnam. Was mir durch den Kopf schoss, war die Tatsache, dass Angst von einem mandelförmigen Organ tief im Gehirn ausgeht, vom Nucleus amygdalae. Wenn dieses Organ stimuliert wird, entsteht Schrecken. Schrecken, Herzklopfen, kalter Schweiß. Wie in meinem Traum. Mom und das Shampoo. Das Mandel-Erdbeer-Shampoo. Ich hatte keine Ahnung, was die Erdbeeren bedeuteten, aber die Mandeln standen für die Angst. Mom? Scheiße. Daran wollte ich jetzt nicht denken. Ich hatte ihren Rat befolgt und mich nie an die Väter gewandt, wenn ich Hilfe brauchte. Tausende meiner männlichen Zeitgenossen hatten es getan und waren in Vietnam gelandet. Ich war nur zu den Müttern gegangen und trotzdem stand ich jetzt mit dem Gewehr in der Hand da. Ich war verwirrt, wie gelähmt. In jenem Augenblick, den einen Finger auf dem Stummknopf, Janets Stimme aus dem Hörer, ein Auge auf Jerry Hecklers Brust, den anderen Finger am Abzug, fühlte ich mich vollkommen leer. Dann zielte ich noch einmal und drückte ab. Als der Schuss verklungen war, ließ ich den Stummknopf los. Und die ganze Zeit erzählte Janet mir, was sie Rick Cain sagte, der in ihrem Büro saß. Während seine Frau gerade einem halben Dutzend Leuten in über 70 Kilometer Entfernung vorgestellt wurde. Wenn die Polizisten argwöhnisch wurden und sich wegen dieses Anrufs an die Telefongesellschaft wandten, saß ich ganz schön in der Scheiße. Aber nach Aussage mehrerer Ärzte tat ich das sowieso. Also, was machte das schon? Besonders, wenn ich ein Krokodil daran hinderte, Menschen aufzufressen. An manchen Tagen klappt einfach alles. Es funktionierte alles perfekt. Letzte Woche ging ich mit Grace zum Mittagessen. Wir haben nichts zu befürchten, oder? Fragte sie mich. Nein. Zumindest nicht von Heckler. Wie das mit ihrem restlichen Leben ist, kann ich allerdings nicht sagen. Sie lächelte mich an. Danke. Egal, wie Sie das geschafft haben. Gern geschehen. Würden Sie mir jetzt bitte noch sagen, was Sie herausgefunden haben, als Sie tot waren? Ich habe gelernt, dass uns vergeben ist. Na, das sind ja gute Nachrichten. Sie lachte. Ich habe gelernt, dass jede böse Tat eigentlich ein Hilfeschrei des Herzens ist. Die Bitte, wieder mit Gott vereint zu werden. Na schön, sagte ich, während sie über meinen skeptischen Gesichtsausdruck lächelte. Dann sagen Sie mir jetzt nur noch, wer Gott ist. Wieder lachte sie. Es gibt kein Wer. Es gibt nichts, überhaupt nichts da draußen. Es ist alles hier drinnen. Dabei deutete sie auf ihre Brust, ziemlich genau auf die Stelle, an der sich mein Tumor befindet. Gott ist nur ein anderes Wort für Liebe. Toller Slogan für einen Aufkleber, sagte ich, taktlos wie immer. Aber Grace schien mir das nicht übel zu nehmen. Und ich beschloss, nicht zu erwähnen, dass manche Wissenschaftler behaupteten, Grenzerfahrungen mit dem Tod hätten nur mit Endorphinausschüttungen im Gehirn zu tun. Doch wie üblich war sie mir gedanklich einen Schritt voraus. Sie brauchen mir das nicht zu glauben, Angie. Tja, wenn das so ist. Wir mussten beide lachen und ich fragte mich, warum ich mich so sehr gegen den Gedanken sträubte, dass mir all die üblen Dinge, die ich in meinem Leben getan hatte, vergeben würden. Und plötzlich fiel mir ein, warum? Weil dann auch den Jerry Hecklers dieser Welt Vergebung zuteil würde. Ich hatte ihn angerufen, am Abend des Tages, an dem mein Schuss ihn um wenige Zentimeter verfehlt hatte. Eigentlich hatte ich ihn töten wollen. Ich war auf das Dach hinaufgeklettert, um ihn zu erschießen. Aber in jenem leeren Augenblick, als die Stimme der Mütter und der Väter in meinem Kopf verstummte, hatte ich es mir anders überlegt. Wahrscheinlich war das die erste wirklich selbstständige Entscheidung meines Lebens. Und ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich damit zufrieden bin. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen Grace in Ruhe lassen, sagte ich zu ihm. Ich habe nichts getan, beschwerte er sich. Ich wusste, dass er Angst gehabt hatte. Das hatte ich seinem Gesicht angesehen, als mein Schuss ihn knapp verfehlte, nachdem ich absichtlich daneben gezielt hatte. Das weiß ich, erklärte ich ihm. Der Schuss war dafür, dass sie daran gedacht haben, ihr etwas zu tun. Sie können sich denken, was passiert, wenn sie ihr tatsächlich etwas antun. Vielleicht hören Krokodile normalerweise nicht auf Warnungen, aber sie sind nicht auf den Kopf gefallen. Sogar Krokodile verziehen sich in einen anderen Sumpf, wenn sie Schüsse hören. Allerdings machte ich mir Gedanken über diesen anderen Sumpf. Jerry, sagte ich, ich behalte sie im Auge. Wenn ich höre, dass sie sich wieder an eine Frau rangemacht haben, das muss nicht Grace sein, kriegen sie es mit mir zu tun. »Wer sind Sie?« »Ein guter Schütze«, sagte ich und legte auf. »Wer ich bin?« »Eine gute Frage.« »Ich bin nicht Vaters Liebling. Das bin ich nie gewesen. Und jetzt bin ich vielleicht nicht einmal mehr Mutters Liebling.« »Tja, wer bin ich?« »Eine Frau, die bis auf einen Schatten in der Brust leer ist.« Zum ersten Mal im Leben kann ich die Folgen nicht vorhersehen. Aber ich kenne das folgende Naturgesetz. In völliger Dunkelheit gibt es keine Schatten. Wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Sie hörten Ursula Werner in »Ein Knoten« von Nancy Pickard, aus dem Amerikanischen von Sonja Hauser. Musik Leipziger Saxophonquartett. Technik Hans-Jürgen Pesch und Andreas Neumann. Redaktion und Regie Gabriele Bigott. Eine Produktion der Hörspielredaktionsgemeinschaft von SFB und ORB 1999.